ganzen Boot der Jugend gesessen, indem sie fuhren gegen die Flut mit Segeln aus Jeans und Rock'n'Roll im Blut. Aus sicherer Distanz und zeigen verächtlich mit Fingern auf sie. Verkünden die Jugend sei verdorben wie nie. Noch vor ein paar Jahren, als sie selber jung waren, sie die Freiheit sich nahmen, anders zu sein. Doch das gleiche Recht räumen sie der Jugend von heute leider nicht ein. Einst waren sie Rebellen gegen Spießigkeit. Sie sprengten die Normen ihrer Zeit. Sie hatten Ideale und auch manche Idol. Und ihren Habitus machten sie zum Symbol. Doch vor ein paar Jahren, als sie selber jung waren, sie die Freiheit sich nahmen, anders zu sein. Doch das gleiche Recht räumen gestrandet am Ufer, Kapitäne ade. Die Boote der Jugend fahren weiter zur See.